Mein heutiger Telefongast Robert Fleischer ist Koordinator der Deutschen Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Der Leipziger begann sich mit 16 Jahren für Besucher aus den fernen Welten zu interessieren. Und heute leitet er ein Netzwerk von Exoaktivisten, Menschen, die finden, dass man sich nicht länger mit der Frage beschäftigen sollte, ob es Außerirdische gibt, sondern wie die Menschheit sich ihnen stellt. Eine sehr lobenswerte Aufgabe, wie ich finde. Hallo Robert. Hallo Tarek, schön, dass du wieder da sein darfst. Ja, schön, dass du wieder da bist. Kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich gut verstehen, aber ich höre mich doppelt. Ich weiß nicht, ob das. Du hörst dich doppelt, das kann doch sein, weil du über das Pult noch mehr reinkommst. Also ich hoffe, es stört dich nicht allzu sehr. Ja, wir werden sehen. Wenn ich mich zwischendurch verhasle, spricht mein Stimmschatten weiter. Okay. Ja. Das ist die dritte Sendung zu diesem ganzen Thema. Auch die vorigen beiden Sendungen sind sehr hörenswert und hörbar, wie ich finde. Finden sich im Archiv. Wir haben in den ersten beiden Sendungen so ein bisschen einen Streifzug durch dieses ganze Thema gemacht. Einfach, es hat auch viele Leute irgendwie wieder aufgerüttelt, die sich schon lange nicht mit diesem Thema beschäftigt haben und waren ganz erstaunt, dass tatsächlich im Washington Press Club über dieses Thema gesprochen wird. Ja, das wird es. Und heute haben wir uns vorgenommen, mehr auf die Hintergründe einzugehen, aber am Anfang dennoch, du warst vor kurzem, bist ja inzwischen sehr viel unterwegs in Sachen Exopolitik und du warst... Könnte man so sagen, ja. Ja. Und du warst unlängst in Washington auf der Ex-Conference, da waren alle Größen von George Nuri bis Edgar Mitchell, Paul Hellyer, alle waren sie dort. Richtig, ja. Und es gab da einen sehr ausführlichen Podcast auf Exo News, auf den ich an dieser Stelle wieder verweisen möchte, der... wo du also eine Stunde mit Carsten Dresbach gesprochen hast über dieses genau, Thema. Genau, wir versuchen jetzt dasselbe wie du, aber das Original reichen wir natürlich nicht heran. Ach. Eines Tages. Danke. Naja, ja. Ich finde es toll, dass einfach immer mehr solche Sachen passieren und dass wir vielleicht auch in Zukunft Gäste einmal austauschen, dass sie einmal hier, einmal dort interviewt werden, dass man einfach immer verschiedene Perspektiven auch kriegt auf das Ganze und ich finde, ihr macht das sehr gut, muss ich sagen. Dankeschön. Es tut sich ja aber auch enorm viel, muss man sagen. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir im Januar miteinander gesprochen haben, da hatte ich vermeldet, dass die Webseite exopolitik.org 90.000 Besucher hat und jetzt ist sie bei über 240.000. Also das heißt, von Januar bis jetzt hat sich die Anzahl exponentiell erhöht, der Besucher, die sich für dieses Thema beginnen zu öffnen, und das freut uns natürlich sehr. Und wir können auch sehen, dass es an den Ereignissen, die weltweit geschehen, auch immer mehr rasant bergauf geht. Also das Tempo beschleunigt sich ungemein und na gut, wir sind gerüstet. Die Ex-Conference hat stattgefunden in Washington im April, das war 17. bis 21. April. Und die Ex-Conference ist eigentlich das, sage ich mal, das wichtigste Exopolitik-Treffen weltweit, organisiert von Stephen Bassett, der eingetragener Lobbyist ist für die außerirdischen Angelegenheiten bei der amerikanischen Politik. Und er hatte dieses Mal auch wirklich starke Leute dabei, zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, George Norrie, der ist ja der Radio-Host der bekanntesten Late-Night-Talkshow in Amerika, nämlich Coast to Coast AM, und George ist also ein ausgezeichneter Journalist, würde ich mal sagen. Er hat natürlich auch viele Sachen in seiner Sendung, wo man sagt, okay, gibt's jetzt also wirklich Geister mit was weiß ich. Aber er hat eben auch... Ja, aber durchaus interessante Fragen auch. Also ich muss sagen, man kann das nicht so beschränken nur auf ein Thema oder so. Ja, also George hat vor allem die Gäste in seiner Sendung, die er dann auch ausreden lässt. Also Forscher, die sich mit den Themen beschäftigen, und aber auch Leute, die in schwarzen Projekten selber gearbeitet haben. Der hatte auch Colonel Corso da. Also George Norrie ist Coast to Coast AM ist wirklich eine ausgezeichnete Sendung, und den hatten wir mit eingeladen. Cheryl Jones, die früher bei CNN Moderatorin war, hat das Ganze präsentiert zusammen mit Stephen Bassett. Und was uns natürlich sehr gefreut hat, war, dass bei der Konferenz solche Größen waren wie Paul Hellyer, der Ex-Verteidigungsminister und Vizepremier von Kanada, der sich ja auf der Exopolitik-Konferenz 2005 in Toronto ganz ausgesprochen positiv und unterstützend für Exopolitik ausgesprochen hat und für die Realität des UFO-Phänomens. Der hat auch eine sehr bewegende Rede gehalten, die bei uns auf exopolitik.org vollständig untertitelt und kostenlos zu sehen ist, weil wir einfach fanden, dass es ist eigentlich ungeheuerlich, dass man einen Ex-Verteidigungsminister sowas sagen hört, aber wir kommen ja später noch zu ihm. Dann, was auch sehr aufschlussreich war, war natürlich die Vorträge von Dr. John Alexander, der in verschiedenen geheimen Regierungsprojekten gearbeitet hat, unter anderem bei der Entwicklung von nicht tödlichen Waffen, aber eben auch wird rumort, dass er mit Mind Control zu tun hatte. Dr. Bruce Magaby und Dr. Scott Jones, auch zwei Insider aus den geheimen Projekten der Regierung. Scott Jones hat übrigens jetzt eine Initiative gegründet, die Peace Initiative, die hatte da auch angekündigt, und dabei geht es vor allem darum, wie die Freigabe oder wie die Disclosure, wie sagt man das auf Deutsch? Ich finde nie ein gutes Wort. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, es ist schwierig, also die Veröffentlichung vielleicht, die Enthüllung also, oder so. Enthüllung klingt so spektakulär, gut, es ist ja spektakulär. Gut, sagen wir die Enthüllung der UFO-Realität an die breite Öffentlichkeit, wie das denn zu geschehen sei. Das ist auch eine Sache, mit der wir Exopolitiker uns stark beschäftigen, weil es natürlich nicht so einfach ist, diese Sache bekannt zu geben. Selbst für die Regierungen, also in gewisser Weise gibt es da schon Verständnis von unserer Seite, warum das, aus welchen Gründen das geheim gehalten wird. Und es gibt, nicht, dass wir das befürworten, aber ich sag mal, es gibt innerhalb der Regierungen viele, viele Interessengruppen mit teilweise sich widersprechenden Interessen. Und Elizabeth Kucinich zum Beispiel, die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Dennis Kucinich, über den ich nachher was sagen möchte. Die wir heute auch hören werden hier in der Sendung. Also wir haben ein Interview mit Elizabeth Kucinich vorbereitet, das sehr interessant ist. Sie sagt, und da ist auch was dran, sie sagt, wenn die Regierungen jetzt einfach bekannt geben würden, es gibt außerirdisches Leben, dann könnte sie sich vorstellen, dass das von bestimmten Kreisen innerhalb der Regierung missbraucht werden würde, um die Waffen, also die Stationierung von Waffen im All zu rechtfertigen. Und das ist eine Besorgnis, die ja nicht nur Elizabeth Kucinich ausgedrückt hat, sondern auch viele andere. Also es ist gar nicht so einfach, wie man das jetzt bekannt geben soll. Aber Scott Jones hat einen Plan, der heißt Plan C. Und er wird ihn demnächst auf seiner Internetseite genau zum Nachlesen bereitstellen. Und mehr kann ich jetzt im Moment leider noch nicht dazu sagen. was natürlich, also sage ich mal, das Highlight der Ex-Conference war dann unsere Pressekonferenz im National Press Club. Ein bisschen aufgeregt war ich schon, als ich dann davon stand und unsere Initiative vorgestellt habe. Also Blitzlichtgewitter kenne ich jetzt nicht gerade schon vor der Kamera. Es waren ja auch einige Medien wirklich da. Also Frederik Uldal aus Dänemark hat auch die dänische Initiative vorgestellt, hat von seiner DVD-Aktion berichtet, die er in Dänemark gemacht hat. Er hat nämlich den Film Out of the Blue, es ist auch schon einige Monate her, an alle Mitglieder des dänischen Parlaments verteilt, wie übrigens auch Victor Vigiani und Mike Birds, die kanadischen Exopolitiker, den Film Fastwalkers ans kanadische Parlament verteilt haben. Und was man zu dieser Pressekonferenz im National Press Club sagen muss, die ist übrigens auch auf unserer Webseite exopolitik.org zu sehen, der Aufmacher oder das aktuellste Thema ist im Grunde Hillary Clinton. Mhm. Denn Hillary Clinton, das hat der kanadische Forscher Grant Cameron herausgefunden, weiß seit mindestens 1993 von der Angelegenheit der UFO-Vertuschung in allerhöchsten Kreisen. Davon habe ich gehört. Vorschlag, bevor wir jetzt näher auf das eingehen, vielleicht spielen wir den Clip mit Paul Hellier, damit wir irgendwie einen direkteren Eindruck kriegen, von was wir heute eigentlich reden, falls jemand noch nicht allzu viel von diesem Thema gehört hat. Denn Paul Hellier in diesem ersten kurzen Clip, den mir du da freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, spricht da sehr ausführlich über, was hat er eigentlich erfahren hat in dem Buch von Philip Corso und warum er glaubt, dass das wahr ist. Und er sagt zum ersten Mal ein bisschen was über das and more. And more, ja, genau. Das ist nämlich das, also everything in this book is true and more. Gut, manche Dinge haben sich inzwischen als Ungenauigkeit herausgestellt, aber im Prinzip ist offenbar das, was in diesem Buch gesagt wird, wahr. Ich würde sagen, wir spielen jetzt den wirklich erstaunlichen Clip mit Paul Hellyer, wie ich finde. Paul Hellyer, der Ex-Verteidigungsminister Kanadas, ist inzwischen schon in seinen 80ern, ist das richtig? Ja, er hat auch ein Hörgerät, aber ich muss sagen, es ist ein äußerst brillanter, scharfsinniger Mensch. Also man sollte ihn überhaupt nicht unterschätzen. Er sieht natürlich aus wie ein Opa, aber das ist er überhaupt nicht. Also er ist wirklich ein sehr intelligenter, scharfer, rationaler Denker mit einer starken Analysefähigkeit. Das muss man wirklich sagen, wenn man ihn mal persönlich getroffen hat, das ist beeindruckend. Ja. Oh ja, und auch diesen Clip, den wir jetzt gleich hören werden, ist beeindruckend, nämlich Paul Hellyer über, ja, eigentlich Exopolitik und die Dinge, die er, von denen er gehört hat und die sich später dann als wahr herausstellten. Well, I had read Colonel Korsel's book and, you know, it was so compelling. I once or twice asked myself, is this fiction? Like I had read a book the previous year, The Life of Pi, which was a bestseller, and you didn't know until you got to the very last page or two whether it was fiction or not. But this, I recognized the names, the places, the dates, and really was convinced, but that was not the deciding factor, because I would not make a decision of such importance on the basis of a single book. So it happened that my nephew had been at the same place that I was, and he was very skeptical. A couple of days later, he phoned and said that he had been talking to his friend, the retired United States Air Force general, about the book, and he had been assured that every word was true and more. And now he wanted to, rather than being skeptical, he wanted to get a copy of the book as soon as possible and where could he get it. So all of a sudden I said, well, it's got to be authentic. It is authentic. And there's some policy implications that are really very important to the world. And somebody's got to talk about them. So I decided to go public, but not before phoning the general myself and talking to him. And he reassured me. He said, every word is true and more. He started out that way. But then he spent the next 20 minutes telling me talking about the and more, which included the fact that there had been face-to-face confrontations between United States officials and visitors from other planets. So that for me was the assurance I needed to go public and to state categorically what I believed. So the general said everything in the book is true and more. Yes. Can you elaborate on that? What's the situation actually right now concerning the involvement of the United States in the UFO subject? Well, I can't elaborate on everything he said. I can't even remember everything he said. But I know from other sources, and also from talking to him not too long ago, that the United States has been working on these problems related to the crash at Roswell for 60 years, and that they have secret installations where they're working, and that they've made considerable progress, and that there are a lot of things that they know that we don't know, and some of it is absolutely fascinating. And not only reveals that that a lot of things have been happening that we don't know about, but there's been a very clever and very, in my opinion, insidious effort to keep it all quiet from the American people, to the extent that as far as the U.S. is concerned, their official position is that UFOs don't exist, even though there are millions of pages of testimony in the archives that refer directly or indirectly to them. That what we're really talking about is not extraterrestrials, yes or no. We're talking about the future of the Earth. And they were concerned about it. And one of the reasons they started showing up in the 1950s was because we had developed atomic bombs, and this affects our gravitational fields and has a devastating effect. And if there were a lot of them used, it would make our planet uninhabitable, and it would make it uninhabitable for them to come and visit for whatever purpose. so that we have a mutual interest of trying to preserve planet Earth. And that is the stake. That's the reason that every minister, not just defense ministers, but every minister, ministers of energy, ministers in charge of food, they should all be concerned, because the extraterrestrials have things they can teach us about medicine, about physics, about energy, about, all of these things. The extraterrestrials really have information that if we would take advantage of it, that I think we could save the planet. But I read last week a most disturbing thing in the paper about we have 40 years, we're doomed, and there's nothing we can do about it. I don't believe it. We're not there yet, but we're getting very close. We could have maybe 10 years to start really changing. When I say really changing, I don't mean building a few windmills out in the plains somewhere. I mean using clean energy to replace fossil fuels, and right away, and planting trees and doing all of the things that have to be done. And if we did that, and if we did it with the same verve and urgency that we would use if we were going to war, if we launched a war to save our planet, we could do it. We could win it. But unless we do, we're going to be in terrible trouble. And future generations are going to look back and say, what were you doing? You know, were you sleeping? Did you just sleepwalk into disaster? Which is what we're doing at the present time. And that's the reason that ministers of all stripes and parties and governments, all kinds, all stripes, should be equally interested in what's going on and should demand to have the information made public. And then, not only that, but cooperation between all the nations of the world. What do the Russians know? What do the Germans know? What do the French know? What do the Brazilians know? I don't know. But let's get it all together and save our planet. Unglaubliche Aussagen von Paul Hellyer, ein, wie gesagt, der Verteidigungsminister Kanadas. Und ich finde das sehr interessant, diesen Artikel, den er da angesprochen hat, We're Doomed Within 40 Years. Ich habe den damals auch in den News gehabt. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nein, hab ich nicht. Ja, ich glaube, wahrscheinlich meint er denselben. Und ich finde sowas immer unglaublich. Ne? Ich meine, wir müssen doch nur, es gibt so viele Lösungsmöglichkeiten für eigentlich alle Probleme, glaube ich. Ich meine, vielleicht bin ich ja völlig hoffnungsloser Optimist, ja. Aber ich glaube, es ist so. Reden wir noch gar nicht von außerirdischen Technologien. Ne? Aber trotzdem sehen wir, wie eng das außerirdische Thema mit dieser ganzen Entwicklung zusammenhängt. Ja? Wenn Paul Hellyer recht hat, ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich so ist, dass die hergekommen sind und ihre Hilfe angeboten haben. Aber was im Grunde, also wovon wir ausgehen ist, und alles deutet darauf hin, dass die Amerikaner mindestens seit dem Roswell-Vorfall 1947 die Teile weggeschafft haben und die in geheimen Labors nachbauen. Und das sagt ja Paul Hellyer hier auch in diesem Interview-Ausschnitt, was ich mit ihm gemacht habe, dass der General, mit dem er sich beraten hat, bevor er sich wird an die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet hat, um Corso zu bestätigen, dass der ihm gesagt hat, die Amerikaner arbeiten an Back-Engineering und haben dazu geheime Labors. Und es sind da nicht nur unglaublich viele Dinge passiert, von denen wir nichts wissen, sondern es gibt auch diesen hinterhältigen Versuch, es vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, wenn die Amerikaner wirklich über diese fortschrittlichen Energietechnologien verfügen, über Antigravitationstechnologien. Warum machen wir dann weiterhin Kriege über Öl? Ja? Warum gibt es so viel Leid auf unserem Planeten? Und da sehen wir, wie eng das Thema UFOs, das die sogenannten UFOs, verstrickt ist und zusammenhängt mit dem Schicksal unserer eigenen Spezies. Es geht ja hier bei Exopolitik um nichts Geringeres als um das Überleben unserer Zivilisation. Ja, ja, im weiteren Sinne. Denke ich mal, eine Frage drängt sich bei mir aber ein bisschen auf. Also er war der Ex-Verteidigungsminister eines sehr großen Landes. Ich meine, da werden nicht so viele Menschen drin wohnen, in dem es natürlich auch UFO-Fälle gab. Glaubst du wirklich, dass er nichts gewusst hat? Oder ist es eher so, dass er Philip Corsos Buch, was ich für sehr klug halten würde, quasi als Aufhänger nimmt, weil er dann sagen kann, naja, es steht in diesem Buch drin. Das heißt, er hat irgendwie nichts ausplaudern müssen oder irgend so. Er bestätigt es nur. Und weißt du, was ich meine? Ich meine, kann es sein, dass er wirklich nichts gewusst hat? Ich meine, also dazu kann ich nur Folgendes sagen. Ich habe mit ihm natürlich ganz ausführlich darüber geredet und versucht, was aus ihm rauszukriegen. Und es war auch gar nicht schwer. Also Es ist ein sehr offener Mensch, ein sehr rechtschaffener, offener Mensch, der, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir irgendwas verbergen will. Und er hat gesagt, es gab natürlich eine Zusammenarbeit mit NORAD, also mit der nordamerikanischen Luftaufsichtskommando, sage ich mal, militärisch. Aber da wurden auch ab und zu mal Lichter gemeldet oder sowas, aber das ging nicht wirklich über seinen Schreibtisch und das war auch nicht so wichtig während seiner Amtszeit. Also das spielte während seiner Funktion als Verteidigungsminister keine große Rolle. Er war ja derjenige, der die drei Waffengattungen in der kanadischen Armee zusammengeführt hat zu einer gemeinsamen Streitmacht, sag ich mal, ja. Also der hatte wirklich anderes zu tun als Verteidigungsminister, aber er hat wirklich erst nach der Amtszeit von der Realität dieser ganzen Sache erfahren. Also hatte natürlich vorher schon davon gehört, aber die zahlreichen Fakten, die er dann genannt bekommen hat von dem General und auch Sachen, die er in Corsos Buch gelesen hat, haben ihn dann einfach zu der Einsicht verholfen, dass da viel mehr dran ist, als er bis dahin gedacht hatte. Naja, ich meine, ist schon klar. Also das Verteidigungsministerium ist dazu da, um zu verteidigen und um anzugreifen manchmal. Und die haben alle Hände voll damit zu tun. Und daher, ja, kann schon sein, dass das eins von vielen tausenden Dingen ist, die über seinen Schreibtisch geflattert sind. Wahrscheinlich war es so, ja. Ich habe dich vorher je unterbrochen, weil ich einfach dieses Interview am Anfang spielen wollte, weil es einfach so ein großartiger Aufhänger ist. Vor allem für Leute, die vielleicht jetzt neu bei diesem Thema sind. Hillary Clinton, du wolltest gerade anfangen. Also Hillary Clinton hat, wie gesagt, von David Rockefeller, glaube ich, quasi ein Briefing bekommen und sollte daher auch über dieses Phänomen und die dahinterstehende Realität in gewissem Maße informiert sein. Ja, es war Lawrence Rockefeller. Oh, Lawrence, Entschuldigung. Und das ist eine interessante Geschichte. Wir haben das bekannt gegeben auf der Pressekonferenz im National Press Club. Grant Cameron hat selbst die Dokumente vorgestellt, die er bekommen hat durch den Freedom of Information Act von der Clinton Library, Presidential Library. Da hat auch jeder Präsident so seine Bibliothek, wo man dann im Nachhinein alle Dokumente, die er während seiner Amtszeit produziert hat, einsehen kann. Und eben auch durch das Informationsfreigabegesetz bei den Amerikanern beantragen und veröffentlichen kann. Und so kann er lückenlos dokumentieren anhand von Dokumenten, dass die damalige Ehefrau des US-Präsidenten tief in die Rockefeller-Initiative verwickelt war. Und das hat deshalb Bedeutung, weil Hillary Clinton im Moment eine der vielversprechendsten Kandidatinnen für das US Präsidentenamt ist. Nein, es sind immer wirklich. Also inzwischen scheinen sich schon einige auch ihrer Unterstützer von ihr abzuwenden und die sagen, hey, gib's auf. Ja, gut. Aber okay. Wenn wir jetzt mal von Leuten wie Kucinich reden, über den ich nachher noch was sagen möchte, da sehen wir, es wird Hillary Clinton schon recht einfach gemacht, ja. Ich glaube auch, dass sie es wird, komischerweise, weil sie ist, ja. Aber egal, wir werden sehen. Ja, das ist das Problem bei den US-Wahlen. Man weiß ja nie genau, wie wirklich gewählt wurde und die Chancen, das zu erfahren, sinken auch immer mehr, weil es diese elektronischen Wahlmaschinen gibt. Naja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, die Paradigm Research Group mit Stephen Bessel haben einen offenen Brief an die Senatorin Hillary Clinton veröffentlicht, den ich hier gern mal vorlesen würde. Ich würde den deswegen gern vorlesen, weil es gar nicht so einfach ist, den im Internet zu finden. Denn Stephen Bessel hat herausgefunden, dass Google die Suchergebnisse manipuliert hat. Und zwar, wie es der Zufall so will, mitten während der Vorwahlen in North Carolina und Indiana letzten Dienstag. Und du solltest mir auf jeden Fall diesen Link schicken. Ich würde ihn gerne zur Sendung dazu verlinken. Aber ja, ja. Das Interessante ist Carsten Dresbach von exonews.de, unsere Partnerseite, hat gemeldet, er hatte auch versucht, diesen Brief zu finden. Und das ist ganz komisch, es war eine Weile lang gleich an erster Stelle, wenn er den Titel eingegeben hat. Und dann auf einmal hinten auf Seite 7, also irgendwo zwischen anderen Links verstreut, ja, und dann aber wieder normal auf zurück. Und genau das beschreibt auch Stephen Bessel. Und ich sag mal, das ist also schon ein äußerst merkwürdiger Vorgang. Das ist nicht so ohne weiteres zu erklären, wie das zustande gekommen ist. Und deswegen, damit es auch jeder weiß, verlese ich jetzt mal hier diesen offenen Brief an die Senatorin Clinton, der verfasst ist von der Paradigm Research Group, ja? Okay. Sehr geehrte Senatorin Clinton, im März 1993 kontaktierte der Milliardär Lawrence Rockefeller die Regierung ihres Ehemannes durch die Abteilung für Wissenschaft und Technologie, welche von Dr. John Gibbons geleitet wurde. Ein Memorandum von Mr. Rockefellers Anwalt Henry Diamond vom 29. März 1993 übermittelte die Bitte um ein Treffen mit Gibbons, um, Zitat, das mögliche Vorhandensein von Regierungsinformationen über unidentifizierte fliegende Objekte und außerirdisches Leben zu diskutieren. Rockefeller, ein Freund und Unterstützer von Ihnen und Ihrem Ehemann, wollte den Präsidenten treffen und ihn darüber informieren, dass, Zitat, viele Kreise der Überzeugung sind, dass die Regierung seit langem über geheime Informationen von UFOs verfügt, die bislang noch unveröffentlicht sind und dass dies zu unnötigen Verdächtigungen und Misstrauen geführt hat. Viele, so heißt es weiter, glauben, dass eine Freigabe dieser Informationen unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheit eine wichtige Geste wäre, die zu mehr Vertrauen in die Regierung führen würde. Zitat Ende. Damit begann der dreijährige Versuch eines wichtigen Amerikaners, ihren Ehemann davon zu überzeugen, der Disclosure President zu werden und das damals 46 Jahre bestehende Wahrheitsembargo zu beenden, indem er dem amerikanischen Volk alle Fakten über die außerirdische Präsenz bekannt gibt, die mit der Menschheit in Kontakt steht. Die Treffen, Berichte, Briefings, ein Buch sowie verschiedene Briefe an den Präsidenten wurden schließlich als Rockefeller Initiative bekannt. Sie wussten von Anfang an über diese Initiative Bescheid, genau wie ein wichtiger Berater des Präsidenten, John Podesta. Sie und ihr Ehemann trafen Rockefeller im August 1995 auf seiner Ranch in Wyoming. Ihr Ehemann beauftragte einen engen Freund, den Generalbundesanwalt Webster Hubble, mehr über das UFO-Thema beim Justizministerium und anderswo herauszufinden. Er beauftragte John Podesta, seinen späteren Stabschef, den Deklassifizierungsprozess für Dokumente zu reformieren und zu beschleunigen. Sie wurden über den Fortgang der Initiative auf dem Laufenden gehalten und halfen beim Verfassen eines Briefes von Rockefeller an den Präsidenten. Es ist bemerkenswert, dass John Podesta, der Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für amerikanischen Fortschritt, in den Jahren 2003 und 2003 die öffentliche Freigabe aller bezogenen Dokumente in Regierungsakten forderte. Im Jahr 2004 forderte Gouverneur Bill Richardson, der während der Amtszeit ihres Ehemannes als UNO-Botschafter und Energieminister tätig war, ebenfalls die Freigabe von Dokumenten über die Ereignisse von 1947 in Roswell, Neumexiko. Diese Fakten sind aus Zeitungsberichten, öffentlichen Akten und vor allem aus den beinahe 1000 Seiten an Briefwechseln und Dokumenten bekannt, die der Forscher Grant Cameron durch den Freedom of Information Act von der Abteilung für Wissenschaft und Technologie erhielt. Weitere relevante Dokumente werden voraussichtlich bald von der Clinton-Präsidentschaftsbibliothek freigegeben. Soweit also der offene Brief, den offenbar niemand lesen soll. Ich meine, unter Ullmann schreibt da, es wäre recht gefährlich, sich aufgrund dieser Tatsache jetzt, dass Clinton vielleicht der Disclosure-Präsident ist, vielleicht nämlich für Clinton zu entscheiden. Das kann ich durchaus unterschreiben. Ich meine, wer weiß, was dann wirklich passiert. Aber das ist ein sehr interessanter Brief und das sind sehr interessante Verstrickungen, die da offenbar bis in die Hochfinanz hinaufgehen. Ja, davon wissen wir ja auch immer wieder und das hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass wirklich vielversprechende Präsidentschaftskandidaten wie Dennis Kucinich jeglicher Chancen beraubt wurden, daran weiter teilzunehmen. Also bei Dennis Kucinich war es so, Dennis Kucinich ist Demokrat, er hat gegen den Patriot Act gestimmt. Er hat versucht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Cheney durchzusetzen. Und als er gefragt wurde, warum er den Patriot Act abgelehnt hat, hat er ganz einfach gesagt, because I read it, weil ich ihn gelesen habe. Ja, die meisten haben das ja gemacht, ja, da hat er recht. Die meisten unterschreiben. Dennis Kucinich ist ein ausgezeichneter Politiker. Er vertritt einen spirituellen Ansatz, könnte man fast sagen. Er versucht, gesunden Menschenverstand in die Politik reinzubringen. Und er versucht das zum Beispiel durch einen Gesetzesentwurf, den er eingebracht hat, über die Errichtung eines Friedensministeriums. Dazu können wir später nochmal kommen. Der Punkt bei Dennis Kucinich ist, er wurde richtig gehend von den Massenmedien erstens gemobbt und zweitens sogar von Präsidentschaftswahldebatten im Fernsehen ausgeschlossen. Hat von NBC, um jetzt mal eins, MSNBC und ABC um die mal ganz klar beim Namen zu nennen, haben Denis Kucinich wohl bewusst aus diesen Präsidentschaftswahldebatten ausgeschlossen, haben sogar ihre Regeln geändert, um ihn ausschließen zu können. Und zwar deshalb, weil er eigentlich nach ihren eigenen Regeln daran hätte teilnehmen. Und Denis Kucinich hat dagegen eine Beschwerde bei Gericht vorgelegt, hat auch Recht bekommen, allerdings so spät, dass er dann nicht mehr in die Sendung mit aufgenommen werden konnte. Ja, so, stimmt, wie kann also das passieren? Ja. Wer hat ein Interesse daran und so? Und da müssen wir uns ja nur mal angucken, wem NBC gehört. Das ist General Electric. General Electric ist einer der größten Mischkonzerne der Welt, eine große Rüstungslobby. Ich glaube, die haben auch mit Atomenergie zu tun. Und die natürlich, also wenn denen zu 80% MSNBC gehört, dann bleiben die natürlich nicht untätig sitzen, wenn da jemand eingeladen werden soll in ihre Sendung, der für den sofortigen Abzug der Truppen aus dem Irak gegen dieses Wahnsinnskriegskarussell ist. Und so weiter, ja. So, auf jeden Fall. Das ist im Grunde die Sache, der wir zu verdanken haben, dass Denis Kucinich dann wirklich irgendwann aufgegeben hat, weil er wurde dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, als er so erfolgreich war in Umfrageergebnissen, richtig gehend boykottiert von den Massenmedien. Und da wurde dann auch teilweise so getan, als würde der gar nicht fürs Amt kandidieren. Also der wurde richtig gehend ausgeblendet. Dann gerät natürlich so jemand in Vergessenheit. Ich meine, das ist tödlich, wenn man Präsidentschaftskandidat ist. Und dann irgendwann hatte er eine Vorwahl nach der anderen verloren. Ja, und dann gibt's natürlich nicht mehr allzu viele Chancen, dass das jemals noch wahr wird. Und deswegen ist Denis Kucinich ausgestiegen und kümmert sich jetzt wieder um seinen Wählerkreis in Cleveland. Ja, ich habe das damals auf Coast to Coast auch mitverfolgt. Also es haben sich sehr viele gefragt, warum er und auch andere Kandidaten so quasi so überhaupt keine Sendezeit bekommen haben. Das Interessante ist auch, wie die deutsche Presseagentur darüber geschrieben hat. Ich habe hier mal diese Pressemitteilung rausgesucht. Die geht, es sind nur 5 Zeilen im Grunde. Ich zitiere eine Pressemitteilung der DPA, also eine Meldung der DPA. Der radikale demokratische Kongressabgeordnete Denis Kucinich aus Ohio steigt aus dem US-Präsidentschaftsrennen aus. Kucinich will sich demnach ganz auf seine Wiederwahl ins Abgeordnetenhaus konzentrieren. Kucinich hatte das demokratische Rennen mit seiner extremen Haltung in vielen politischen Fragen belebt. So sprach er sich unter anderem für die Schaffung eines Friedensministeriums aus. Außerdem will er ein UFO gesehen haben, wie er in einer Fernsehdebatte bestätigte. Ja, das ist auch genau. Sehen wir also, dass aus einem Präsidentschaftskandidaten, der abgesehen davon, dass er ein UFO gesehen hat, dazu können wir ja auch noch was sagen, wirklich vielversprechende Gesetzesentwürfe eingebracht hat, wie die zur Schaffung eines Friedensministeriums, das reicht, um bei der DPA als radikal und als extrem bezeichnet zu werden. Also dann, bitte DPA, bitte erklärt mir das mal. Was macht ihn zu einem extremen Politiker? Wir haben auch ein Interview mit seiner Frau vorbereitet, das wir vielleicht jetzt spielen sollten. Richtig. Das recht interessant ist. Ist eine Freundin von Nina Hagen. Nina Hagen hatte uns ja eingeladen zu ihrem Wahrheitsgeburtstag. Ist übrigens eine Talkshow, die man auf exopolitik.org vollständig sehen kann. Da werden Wahrheitsaktivisten aus allen Branchen eingeladen und stellen dort ihre Themen vor. Und Elisabeth Kucinich war auch da, um die Irak-Konferenz in Berlin 2008 zu unterstützen, genau wie wir. Und sie hat am Rande dieser Irak-Konferenz, die übrigens auch von den Massenmedien völlig boykottiert wurde, also es war niemand da von den ganzen großen eingeladenen Zeitungen, Süddeutsche und sonst was, die haben das alle boykottiert, weil solche Themen offenbar nicht diskutiert werden sollen in der breiten Öffentlichkeit, ja. Am Rande dieser Veranstaltung habe ich Elisabeth Kucinich kennengelernt, eine tolle Frau, wirklich tolle Frau. Und ja, und wir haben auch ein kurzes Interview gemacht und dann noch gequatscht. Wir können ja mal reinhören. Ja, machen wir das einfach. Also ich habe hier dieses Interview mit ihr vorbereitet und es ist durchaus interessant. Also die Sachen, die sie sagt, sind zwar nicht neu, aber es ist interessant, von wem das hier kommt und eben auch, wo das gesagt wird. You know, in the current standards, which are the mainstream ideas of how you address issues, is find the problem and solve the problem. The technique that is actually used in my line of thinking is called appreciative inquiry, where you actually find out what the best case scenario is and you focus on the best things that you want to achieve. So if you think of an organization or a movement or an issue, this is your normal line of development. This is good. This this is the problems. They're all down here. And when you solve problems, you only get up to this point. And you still remain the same. You don't go anywhere. Nothing gets better. Nothing gets, you know, nothing grows. Nothing develops. If you look at your strengths, they're up here. So you can move your organization up. You can strengthen your strengths. And then the weaknesses fall away. That's called appreciative inquiry. So I always try to turn conversation in that way. Because if we constantly talk about, oh, we've got to get rid of these bad people, look at these bad things that are happening. Yeah, we've got to stop that, but how do we stop it? Do we stop it by fighting what we don't want? Or do we stop it by creating the alternative? Just literally creating the opportunities there to step into a new reality. So when we see that our wars are based over fighting over resources like oil, then what should we do? Instead of, you know, fighting the war and fighting all the bad things, yes, we should concentrate on some of that. But we should be focusing our energies on what we want to achieve, which is green economic environment, a green energy environment, wind and solar. Moving the situation so we don't have to be in that situation anymore. We can always move into this next phase. Okay, so what would be the next step to, to bring mankind to like, let's say, to support a truth movement or to create a truth movement that can really change something? Do you think that it's a good idea to start speaking about Kent Rails? Nina, I know that your husband has already talked about this. We need a place where we can really present hard facts to the population. Unspun, just literally, this is what's happening, this is the effect, let's deal with it. I believe that we need more of a global people's movement. I believe that we need to re-educate people as to what a democracy is. A democracy is not electing a dictator for 2 years, 4 years, 6 years, whatever, and then disengaging from the process. Democracy is constantly being engaged with your government, with your representatives. So I think that people really need to understand that. It's too easy now just to sit in front of the television and just relax and let whoever it is get on with it. You know, things that go on in our world are so important. They're far too important just to let other people deal with. We've got to deal with them ourselves. We have to understand that we're interconnected. We're all connected to each other and we're all dependent upon each other and we all live on one earth. And we can't think that if we consume all of these resources that the earth is going to be good for future generations or for people in other countries. We've got to live responsibly and we can live joyously in that. It doesn't mean that our lifestyle and our standard of living has to be low. It means that by thinking and understanding the connection that we have with each other, we can reach new levels, but our actions cause reactions and our existence affects others just as yours affects mine. So. Ja, durchaus spannende Aussagen, eben auch vor allem kommend aus der, ja, direkt aus der Mainstream-Politik, aber doch aus deren Umkreis. Ich muss sagen, es hat mich sehr optimistisch gestimmt, dass ich aus dem Munde der Ehefrau dieses Präsidentschaftskandidaten so etwas höre wie, wir sind alle miteinander verbunden. Nein, du brichst jetzt nämlich ab. Robert, bist du auf einem Schnurlos-Telefon? Ah, hallo? Irgendwie, oh. Wir haben ihn verloren, schaut aus. Daher werden wir wohl jetzt wohl oder übel eine kleine Pause machen müssen. Und ich werde ihn dann einfach anrufen, noch einmal, vielleicht auf einer Ersatznummer. Und hoffe, das Ganze geht dann gleich weiter. Sie hören Crop FM, mein Gast ist Robert Fleischer und ich hoffe, wir sprechen bald weiter. Okay, da habe ich ihn wieder. Hallo Robert, bist du wieder da? Ja. Ja, okay. Das ist live, ja. Das ist live, ja. Was soll man machen? Es hat gerade jemand gefragt im Chat, ob das wirklich live ist. Ja, es ist live. Ich meine, sowas würde ich ja rausschneiden. Live ist live. Okay. Also, Elizabeth Kucinich, was sie da anspricht, ist eine radikale neue Art von Politik. Und es ist diese Art von radikaler neuer Art von Politik, die uns Menschen aus diesem Verderbnis führen kann, auf dem, wo wir gerade auf dem Weg dahin sind, ja. Sie sagt, wenn man das genau gehört hat, sie sagt, bislang war die Politik so, es gibt ein Problem, wir konzentrieren uns auf das Problem und versuchen eine Lösung für dieses Problem zu finden. Die neue Art der Politik, die sie anspricht, was sie Appreciative Inquiry nennt, ist, sie sagt, und ihr Mann auch, ich habe auch mit ihm telefoniert, das ist sehr nett, er konzentriert sich auf die Möglichkeit, die ihn von allen Möglichkeiten am allerbesten erscheint, und darauf fokussiert er seine gesamte mentale Energie, seine gesamten Anstrengungen, diese Möglichkeit zu erreichen, und setzt diese Möglichkeit um. Naja, ich meine, das ist jetzt vielleicht in der Politik neu, aber oder durchaus, aber das ist einfach ein lösungsorientiertes Denken. Das ist jetzt Psychologie zum Beispiel nicht neu. Zu lösungsorientierten Denken. Bei lösungsorientiertem Denken geht man davon aus, dass es ein Grundübel gibt, das es zu bekämpfen gilt. Was die Politik von den Kucinich ausmacht, ist, dass die sagen, alles das, was wir machen, was wir sagen, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen und was wir tun, hat einen direkten Einfluss auf die Umwelt, die uns umgibt. Und Edgar Mitchell übrigens, um den nochmal kurz anzuführen, hat bei seiner Keynote-Speech bei der X-Conference das auch ganz klar gesagt, wir stehen vor einem riesengroßen Paradigmenwechsel, der betrifft ja nicht nur die Politik. Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass wir erst jetzt beginnen zu verstehen, dass unsere Gedanken und unsere Intentionen und Gefühle einen ungeheuren Einfluss auf das haben, was um uns herum passiert. Man sagt ja, das, womit man sich beschäftigt, das zieht man an sich heran, ja. Was man für möglich hält, was man will, womit man sich gedanklich beschäftigt und so weiter. Wenn also Menschen die ganze Zeit Angst haben, dass sie auf der Straße überfallen werden, dann, da gibt es Untersuchungen dazu, steigt statistisch signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich überfallen werden, weil sie dann unbewusst eine gewisse Körperhaltung einnehmen und sie sind dann das typische Opfer. Ja? So weit geht das, also hier geht es um ein fundamentales Prinzip im Universum, das diese Leute versuchen umzusetzen, und wir bei Exopolitik wollen das auch tun, und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Einsicht umzusetzen. Da hat irgendwie ein indischer Yogi mal gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg. Es gab ja auch ein Buch, Robert, ich weiß nicht, ob du das kennst, The Secret, kennst du das? Ja, ich kenne auch den Film, ja? Ausgezeichneter Film, ja. Ja, das Buch fand ich nicht so gut. Ich habe es nach der Hälfte nicht mehr ausgehalten. Hast du nicht ausgehalten? Nein. Irgendwie kam mir das Ganze vor wie, und das schließt da irgendwie eine interessante Frage an Robert, an dich natürlich, von Timo. Und zwar, irgendwo ist da ja eine Agenda, ja? Natürlich. Und vielleicht, bevor ich die Frage von Robert von Timo stelle, an dich, ist, was macht zum Beispiel dieses Friedensministerium? Ich finde, das ist eine sehr interessante Idee, also ein sehr interessantes Konzept, aber was genau, wie will man da den Frieden erhalten? Wie stellt man sich das vor? Ich meine, das ist im Grunde ein Schlagwort. Ja? Natürlich geht es in der Politik oft um solche Schlagworte, aber was steht dahinter? Ja, also John Alexander hat zu mir gesagt, wenn man jetzt ein Verteidigungsministerium hat zum Beispiel, also viele Verschwörungstheoretiker wissen einfach nicht, was in einem Ministerium abgeht. Im Ministerium ist es so, es wird alles um die Funktion des Ministeriums herum gruppiert. Das heißt, ein Verteidigungsministerium wird sich nicht um Frieden kümmern, sondern ein Verteidigungsministerium beschäftigt sich mit der Abwehr von Gefahren. Das heißt, die haben Abteilungen, die nach Gefahrenpotenzialen suchen, und die ausländische Geheimdienstinformationen, was weiß ich, untersuchen, Spionageaktivitäten auswerten und auch ganz offizielle diplomatische Quellen anzapfen und herausfinden, ob sich da eine mögliche Bedrohung abzeichnet. So hat zum Beispiel die CIA für in 20, 30 Jahren bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland ausgemalt. Da was dran ist, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, der Punkt ist, in einem Verteidigungsministerium dreht sich alles um Verteidigung, und wenn ich eine Gruppe von Leuten darauf ansetze, Bedrohungspotenziale zu finden, dann werden die diese Bedrohungspotenziale finden. Sie werden sie deswegen finden, weil sie danach suchen. Wenn sie aber, wenn man jetzt aber ein Friedensministerium hätte, in dem die Leute versuchen, Möglichkeiten zu finden, Frieden in die Welt zu bringen, und da hat zum Beispiel, haben die Kucinich so einen Gesetzesentwurf eingebracht in die 110. Sitzung des Kongresses, dann werden die sich gedanklich beschäftigen mit Frieden und werden überall Friedenspotenziale sehen und werden diese Friedenspotenziale dann auch versuchen umzusetzen. In dem Gesetzesentwurf, das ist der, kann man sich übrigens runterladen bei der Thomas Library of Congress, thomas.loc.gov ist das die der Gesetzesentwurf HR 808 vom 5. Februar 2007. Da wurde die Errichtung eines Department of Peace, also eines Friedensministeriums, und Nonviolence, also Gewaltfreiheit, vorgeschlagen. Und das sieht in ganz vielen Sektionen, Sektion 101 bis 113 sehe ich hier, ach was sage ich, bis Sektion 401 sieht das verschiedene Aktivitäten dieses Friedensministeriums vor. Zum Beispiel die Errichtung eines Büros für Friedenserziehung und Training. Das heißt, die versuchen dann in Schulen auch schon auf die Kinder einzuwirken, die zu sensibilisieren für diese neue Herangehensweise. Domestic Peace Activities im eigenen Land, internationale Friedensaktivitäten, Technologie für Frieden. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Frieden auch oft von den Ressourcen abhängt, ja. Sag mal so, wenn jetzt ein Land besonders viel Öl hat, aber eigentlich nichts weiter, dann haben sie das Öl wahrscheinlich nicht mehr sehr lange. Aber wenn wir jetzt über Technologien verfügen, die den Ölverbrauch senken oder vielleicht sogar ganz eliminieren können, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, aus gewissen Gründen, dass es das schon längst gibt, dann senkt das Risiko von Krieg um Ressourcen, ja. Aber das Ganze, was die hier umsetzen, ich kann ja noch mal kurz zurückgehen, hier haben wir also noch das Büro für Waffenkontrolle und Entwaffnung, für friedvolle Koexistenz und gewaltfreie Konfliktlösung, ein Büro für Menschenrechte und wirtschaftliche Rechte, das ist übrigens auch ganz eng damit verknüpft. Und es führt auch zum Beispiel die Einführung einer Bundesbehörde, eines Ausschusses für Frieden und Gewaltfreiheit vor und auch die Einführung eines Friedenstages. Ja, ja, klingt. Aber klingt das alles kann natürlich auch nur funktionieren, wenn es eine völlig veränderte Einstellung zu diesen ganzen Dingen gibt. Ja, also es setzt einen gewissen Grad an Bewusstheit voraus, dass die Menschen erkennen, dass es gar nicht anders geht. Denn wie Liz Kucinich gesagt hat, wir leben alle auf diesem einen Planeten und wir sind alle abhängig voneinander. Naja, klar. Ich meine, Peace kommt überall dahin, wo die Bomben von den USA fallen, schreibt Nocker da im Chat. Ich meine, im Moment schaut es natürlich völlig anders aus. Ja, sind das seine Dinge. Aber ein bisschen drängt sich bei mir der Verdacht auf, dass man einfach, ich meine, die Frage ist halt, wie man, also wenn du jetzt heißt, man will schon in der Schule auf die Kinder einwirken und so, all diese Dinge klingen einmal sehr gut, können aber natürlich auch sehr leicht missbraucht werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Und man kann dann natürlich, ja. Und wer wird dann gegen das Friedensministerium demonstrieren, um Gottes Willen? Dann ist man ja wirklich der letzte Mistkerl, wenn man das tut. Wer war das? Mutter Teresa, Mutter Teresa ist mal eingeladen worden zu einer Anti-Kriegs-Rallye. Und da hat sie geantwortet, nee, also zu einer Anti-Kriegs-Rallye komme ich nicht, aber wenn du mal eine Rallye für Frieden machst, dann bin ich dabei. Ja, ja, das ist, also, okay, diesen Gedanken verstehe ich auch. Ich meine, für mich hat das schon irgendwas mit lösungsorientiertem Denken zu tun, aber okay, bei einer Lösung braucht man immer ein Problem. Genau das will man irgendwie einmal ausblenden und sich quasi auf das Optimale konzentrieren und schauen, wie man da hinkommt. Okay. Aber um jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Exopolitik zu kommen. Du hast John Alexander schon ein paar Mal erwähnt und der hat letztens in einem Coast-to-Coast-Interview was sehr Interessantes gesagt, nämlich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, UFOs are not a voting issue. Also über UFOs und über diese ganze UFO-Frage wird nicht abgestimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Exopolitik? Wie kann man das ändern oder wie kann man da über Politik machen, wenn da keine Abstimmung passiert? Ich meine, ist das dann nicht eher Exodiktatur? Wie stellst du dir die Aussage, die ist ja interessant. Habe ich gerade das Wort Exodiktatur gesagt? Ja, nein, das war... Also, da muss ich mich ja ganz entschieden dagegen verwahren. Nein, das war jetzt provokativ, aber du weißt schon, was ich meine. Ich meine, wenn darüber nicht abgestimmt wird, ist es... Wir sind doch nicht diejenigen, die bestimmen, wo es lang geht, ja? Wir sind auch... Ist klar, das wollte ich damit nicht sagen. Also, Bürgerinitiativen, die sich für Frieden bemühen und dafür, dass wir Menschen hier auf diesem Planeten auch noch in 100 Jahren weiterleben. Das ist ja der Punkt. Der Weg, auf den wir jetzt im Moment sind, hat uns... Also führt uns unweigerlich ins Verderben. Der neue Film von Lyndon LaRouche, dem Ökonomen, der heißt Firewall, kann man sich kostenlos bei Google angucken, ist unbedingt empfehlenswert. Wenn man sich das anguckt, Lyndon LaRouche sagt dort ganz klar, er rechnet mit dem Zusammenfall, dem Zusammenbruch des jetzigen Weltwirtschaftssystems noch vor Ende dieses Jahres. Warum rechnet er damit? Er rechnet deswegen damit, weil die weil es gibt Peak-Oil-Szenarien in Russland, es gibt die Nahrungsmittelkrise, wir sehen, wie der Dollarkurs nach unten schießt, wir sehen, wie die Zentralbanken versuchen, durch kosmetische Operationen astronomische Summen noch versuchen, in diesen Geldkreislauf reinzupumpen, damit das System weiter aufrechterhalten wird, aber es kann nicht weiter aufrechterhalten werden. Es wird irgendwann zusammenbrechen und wir versuchen einfach eine Antwort auf die Frage zu finden, was wir danach machen. Ja, wie es jetzt im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Und was das Ganze mit UFOs zu tun hat, wollte ich noch sagen, wir wissen, wir nehmen an, dass die Besucher, wo auch immer die herkommen und wie auch immer die aussehen, dass die ein großes Interesse an Frieden auf diesem Planeten haben. Mehrere Kontaktees haben darüber berichtet, dass ihnen ganz nahegelegt wird, ihr müsst euch einsetzen dafür, dass die Menschheit überlebt, dass ihr hier Frieden stiftet, dass ihr endlich lernt, zusammen miteinander klarzukommen. Es gibt mindestens vier Fälle, von denen ich weiß, wo UFOs über Atomraketenstationen geschwebt sind und die Atomraketen deaktiviert haben. Also wenn das keine deutliche Sprache ist, weiß ich auch nicht, ja. Gut. Diese Besucher, wir wissen nicht wirklich, was sie wollen. Ne? Das ist einmal das Problem und es gibt wahrscheinlich sehr viele verschiedene etc. Es ist ein sehr komplexes Problem. Und irgendwie, aber an dieser Frage hängt wahrscheinlich sehr viel dran. Vielleicht sogar diese ganze Technologiefrage mit alternativen Energietechnologien etc. Ich meine, wenn man sich immer überlegt, wie werden diese Dinge angetrieben und so. Und Stephen Greer arbeitet ja in diese Richtung. Aber das Kernproblem des Ganzen ist doch eigentlich, dass es einen Geheimdienstapparat gibt, nicht nur in den USA, dort ist er monströs, sondern natürlich auch in Deutschland und sogar in Österreich gibt es einen Geheimdienst. Ne? Und dass aber diese Organisationen, dieser Staat im Staat, in jedem Staat dieser Erde praktisch, sich völlig entkoppelt hat vom demokratischen Prozess. Richtig, und dass in dieser Entkopplung, und davon spricht ja Paul Hellyer, davon sprechen sehr viele Leute, Dinge passieren, die unfassbar sind. Stichwort letzte Sendung, man möge sie sich anhören, einiges davon ist Spekulation, aber einiges davon ist einfach Freedom of Information Act Dokumentfreigabe. Das heißt, wir haben es hier mit einem riesigen Moloch zu tun und die UFOs, um es jetzt ganz salopp zu sagen, obwohl ich das Wort schon nicht mehr hören kann, oder Exopolitik, ist eigentlich nur wieder ein Teil dessen. Und alles, von dem wir hier sprechen, Friede etc., kann durch diese Gruppen natürlich jederzeit aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und die Frage ist daher, eigentlich für mich, wie stellen wir uns eigentlich diesem Problem? Wie gehen wir ein? Ich meine, wir sind uns inzwischen, sind sich einige bewusst, dass sogar Präsident Carter, der diese Frage wirklich angehen wollte, von seinem damaligen Geheimdienstchef, CIA-Chef, ich glaube, er hieß George Bush, also Senior, zur Antwort bekommen, you don't have the need to know. Das heißt, das geht dir nichts an. Ja, wie kann denn das sein und wie kann man da raus? Das soll Clinton dann auch zur weißen Hauskorrespondentin Sarah McLendon gesagt haben. Ja, wie bekommt man daraus? Also ich kann dazu nur sagen, ich beschäftige mich nicht so sehr mit den dunklen Machenschaften der Geheimdienste, aber ich bin mir sehr wohl bewusst, was da abläuft. Und ich möchte an der Stelle vielleicht mal eine ganz besondere Botschaft an vielleicht nur zwei, drei Leute hören, berichten, die uns jetzt möglicherweise zuhören, nämlich wir stehen nicht für Kontaktversuche von bestimmten Organisationen zur Verfügung, die für bestimmte Ministerien in den Vereinigten Staaten arbeiten. wir sind für den offenen Austausch und dieser Austausch soll bitte nicht über uns geschehen, sondern diese Leute mögen sich bitte von ganz allein an die Öffentlichkeit wenden. Sie haben alle Möglichkeiten dazu und viel mehr Möglichkeiten als wir. Und wir bitten um davon, von weiteren Kontaktversuchen abzusehen. Okay, ich weiß halt jetzt nicht genau, an wen diese Botschaft ging, okay. Das haben die Leute schon verstanden. Okay. Das muss ich auch einfach mal Secret ganz klar messages sagen. Wir machen, was wir machen, ich lese hier auch nebenbei den Chat so ein bisschen mit oder habe es vorhin getan, ob wir nicht Teil einer Agenda sind. Ja, genau, das war die Frage von Timo. Zumindest wir halten uns ganz ausdrücklich von Geheimdienstkreisen fern. Und es hat da verschiedene Versuche gegeben. Wir gehen darauf nicht ein. Wir werden es auch in Zukunft nicht tun, weil das, was uns am Herzen liegt, ist, dass die Menschheit überlebt. Und wir sehen im Moment in den Aktionen der Geheimdienste keine Tendenzen dazu, dass die denselben Plan verfolgen wie wir. Das heißt, die Geheimdienste können nichts dazu beitragen, dass wir überleben, wobei ich mir da auch nicht so sicher wäre, aber okay, ich glaube, ja, die gibt, sitzen ja im Flügel. Es gibt auch, die Geheimdienste sind nicht grundweg böse, ja, also dieses gut-böse Schema, davon bin ich schon lange abgerückt. Ja. Es gibt ja auch innerhalb der Dienste Leute, die daran interessiert sind, dass zum Beispiel diese UFO-Geheimhaltung endlich beendet wird, vor allem aus der US Navy. kommen da in letzter Zeit Signale. Aber der Punkt ist, die Frage ist, ob sich das alles innerhalb dieses Systems noch realisieren lässt. Und ich befürchte, dass es nicht so ist. Und wenn jetzt diese Leute innerhalb der Geheimdienste auch die der Sache aufgeschlossen gegenüber sind, das verstehen, wie dringend die Angelegenheit eigentlich ist, weil es geht um das Überleben der Menschheit. Die hängt nicht zwangsläufig von der UFO-Informationsfreigabe ab, sondern vom derzeitigen militärisch-industriellen Komplex und gewissen anderen Interessengruppen, von denen wir bis jetzt weitenteils noch gar keine Ahnung haben. Und diese Leute sind aber auch teilweise nur partiell eingeweiht in das, was sie da eigentlich machen. Das heißt, da gibt es Leute, denen wird gesagt, pass auf, wenn ich anrufe, drückst du den Knopf hier. Und mehr oder weniger wissen die, worum es geht. Und ich appelliere einfach an diese Leute, wenn es soweit ist, dass die diesen Anruf bekommen, dass sie dann einfach sagen, nein. Und damit können wir uns effektiv für den Frieden entscheiden, wenn wir das alle einfach tun. Weil es kommt für jeden im Leben ein Moment, wo er in so einer Situation ist und wahrscheinlich viele Momente, und es werden wahrscheinlich noch viel mehr auf uns zukommen jetzt, wo wir wirklich uns entscheiden müssen, machen wir das jetzt noch mit oder nicht. Und ich denke, wir sehen das wie Pilze aus dem Boden schießen von Friedensorganisationen rund um den Erdball in den unterschiedlichsten Bereichen, dass es eine ganz breite Grassroots-Bewegung gibt, die sich für Frieden einsetzen und die das wollen, die wirklich gemeinsam diesen Planeten noch weiter in Frieden und harmonisch miteinander erleben wollen. Ja. Und vielleicht ist dazu wirklich ein, ich glaube, es ist so, ganz sicher, ist dazu ein außerordentlicher Bewusstseinswandel vonnöten. Vielleicht einer, wie ihn Edgar Mitchell auf seinem Rückflug vom Mond hatte. Und ich würde sich an so viele Dinge fragen, wie zum Beispiel, warum hast du jetzt so auffällig geräuspert, als du diesen Navy-Menschen... Ich habe mich einfach geräuspert. Ah, okay. Nein, gut. Egal. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall auch gern diesen kurzen Clip von Edgar Mitchell spielen, den ich ganz, ganz außerordentlich finde. Edgar Mitchell, Captain Edgar Mitchell, glaube ich, war Apollo 14 Astronaut. Du hast ihn auf der X-Conference nämlich einen kurzen Interview oder auch länger interviewt. Wir haben da einen kurzen Ausschnitt, in dem er darüber erzählt, wie er so zwischen Erde und Mond plötzlich oder Mond und Erde eigentlich auf dem Rückflug, da hat er irgendwie weniger zu tun gehabt, ein unglaubliches Erlebnis hatte. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Stimmst du mir zu, ja, Robert? Ja, klar. Okay, also hier Edgar Mitchell. Und vielleicht, ich glaube nicht, dass wir alle auf den Mond fliegen können, um das zu erleben, aber ich glaube, nach so einem Erlebnis, wie er es hatte, ist es wahrscheinlich recht schwierig, das eigene Nest noch weiter zu beschmutzen, wenn man das so ausdrücken möchte. The basic phenomenon of coming back was... Since most of the work was done, my job was lunar module pilot, needing to be expert in the lunar module and the lunar surface activities. So on the way home after a successful mission, my official duties were fairly light, just monitoring the spacecraft. And the opportunity to look out the window as the spacecraft rotated, we were rotating to keep thermal balance on the spacecraft. So, but what that allowed to have happen was every 2 minutes, the panorama of the Earth, the Moon, the Sun, and a 360-degree sweep of the heavens was available in the spacecraft window. And I realized from my training in astronomy at Harvard and MIT doing my doctoral work that the molecules in my body and the molecules in the spacecraft have been created in an ancient generation of star system, ancient generation of stars. And instead of intellectual knowledge, it was suddenly very personal. It was a visceral experience of recognizing the universe is connected in this mysterious way, that the matter of the universe is all made in star systems. And that was a very powerful experience to recognize that what I was seeing connected to those star systems in some way. And that was accompanied by ecstasy, a feeling of bliss and happiness, which I had never experienced before. So this continued all the way home. And after I got on Earth, I started to find out, what's this experience all about. So I had some scholars at one of the local universities, some anthropologists and psychologists, and dig through the literature and help me find what had happened. And they found in the ancient Sanskrit a description of what in the Sanskrit was called samadhi. That's where you see things like they are in their natural reality, but experience them viscerally and internally as a unity, which is exactly what I was experiencing in space. These sort of transformational experiences are the basis of religion, and they're the same in the cultures all over the world, but it's our explanations of them and the way we express them that is different. And we end up fighting over who's God and whose explanation is the best one, whereas in reality, they're based on the same sort of internal appreciation of the world, universe that we're in. The way it changes you is a deeper appreciation of nature, a love of nature, an attitude where violence is just unthinkable against humans or nature or other animals or whatever. It's a far more peaceful way of life, and is characterized by the attitudes of most of the ancient mystics who have had these types of experiences, where you're in love with nature and harming it in any way is just not thinkable to you. Where do you think is humanity going? Like, what's your vision of the future? Well, we need to learn to live sustainably on our Earth. Right now, we're not on a sustainable path. We're overpopulating. We're destroying the environment. We are consuming too much of non-renewable resources. So there's going to have to be a major change in the way we go about living on this Earth. But in the future, in the deep, very deep future, Our star system is going to burn out. So if we're going to survive as a species, we eventually have to be off of this planet. And of course, there's a threat of asteroid collision that wiped out the dinosaurs and could wipe out us. But the greater hazard is that we will not learn to curb our violent tendencies, and we'll create a war, and war only creates more violence, and utilize nuclear weaponry. And if we do, it's all over. So we have to learn to get along together to create a peaceful civilization, or we simply won't survive one way or another. Ja, bringt's, glaube ich, ziemlich auf den Punkt. Also entweder wir kommen zur Vernunft oder wir werden untergehen. Richtig. Das ist ja auch interessant, dass Edgar Mitchell das nach seinem Offenbarungserlebnis im All hat. Also diesem Offenbarungserlebnis hat er gesagt, es ist aus alten vedischen Schriften bekannt, das heißt Samadhi. Das ist das, was die Yoga-Leute als die höchste Stufe der Erkenntnis dann wahrnehmen. Also sie nehmen sozusagen richtig körperlich wahr, wie alles zusammenhängt, dass wir alle zusammengehören und wie alles voneinander abhängt. Das ist eigentlich, dass wir ein Teil von einem riesengroßen Ganzen sind, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch dieses Planeten, und dass dieser Planet auch Teil des Universums ist. Und ich glaube, dieses Erlebnis hatte nicht nur Edgar Mitchell, sondern es gibt jede Menge Leute, die das auch nacherlebt haben. Oder ähnliche Dinge, ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, ändert das alles. Und man kann sich einfach nicht mehr erlauben, irgendwelchen egoistischen Zielen nachzulaufen, sondern es geht wirklich um das Interesse der Gesamtheit. Und es ist interessant, dass Edgar Mitchell, nachdem er dieses Erlebnis hatte, im Grunde zu denselben Schlüssen kommt wie die Ex-Politiker heute. Ja? Also er ist durch dieses Erlebnis im Grunde zum Exopolitiker konvertiert, könnte man sagen. Ja, wenn du sagst zum Exopolitiker, ich meine, außer über- oder sonst irdische kann man da ja überhaupt nicht vordrehen, außer die irdischen. Und die sollten sich eben bald einkriegen. Exopolitik, wir haben das im Vorgespräch auch kurz behandelt, also als wir off-air sprachen, da findet also gerade, man hat es glaube ich gemerkt, ein Paradigmenwechsel statt. Das heißt, ihr konzentriert euch mehr und mehr eigentlich auf ja, Umwelt- und Sozialthemen etc., Friedensbewegung. Ja, Entschuldigung, der Punkt ist folgender. Wir können uns natürlich hinstellen und die ganze Zeit anprangern, wie die Geheimdienste das vertuschen und so, aber nach The Secret und dem Appreciative Inquiry, was wir von Elizabeth Kucinich gehört haben, machen wir das dadurch nur noch schlimmer. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir mit unserer Situation fertig werden, und das ist ja auch das, worauf Außerirdische uns offenbar versuchen, aufmerksam zu machen. Ja, ich verweise nochmal auf diese Kontaktler-Erlebnisse. Da gibt es ja fast keinen, der nicht sagt, unser Planet ist in großer Gefahr und wir müssen das Ruder rumreißen, und zwar jetzt. Und das müssen wir das machen. Es geht um das Überleben unserer Menschheit. Wir werden in den nächsten paar Jahren sehen, wie sich das radikal verändert. Der Paradigmenwechsel findet nicht nur in der Exopolitik statt, sondern weltweit. Und wir müssen einfach darauf drängen, dass es mehr Transparenz gibt, mehr Offenheit, auch über das UFO-Thema natürlich. Aber Exopolitik ist, wir begreifen uns als Erde als einen Teil des Universums, und wir wollen in diesem großen Ganzen harmonisch zusammenleben. Ja, wir wollen ein Teil von diesem großen Ganzen auch bewusst sein, weil wir es eben sind. Im Moment ist es den meisten Leuten eben nicht bekannt. Ein Weg dazu ist zum Beispiel... Moment, also nur kurz. Das heißt, wir sind Teil eines größeren Ganzen. Damit meinst du jetzt also, dass wir eingegliedert sind in ein größeres politisches, gesellschaftliches, was auch immer System, wenn wir es denn wollen? Nein, wir sind also erstmal auf einer ganz grundlegenden Ebene mit allem anderen im Universum verbunden. Ja, okay, ja. Da gibt es die Quantenverschränkung. Auf Quantenebene ist es also schon nachgewiesen. Selbst Moleküle wurden jetzt schon miteinander verschränkt, wo man das sehen kann. Die ändern ihren Zustand zeitgleich, ohne dass die geringste Zeit vergeht innerhalb von null Zeit, also gleichzeitig. Das heißt, es ist auch völlig egal, wo sich diese Moleküle befinden. Die können Tausende, Hunderttausende, Billionen Kilometer voneinander entfernt sein. Sie werden sich trotzdem zeitgleich ändern, weil sie miteinander zusammen. Das habe ich alles verstanden. Es ist klar. Das ist auch. Drittens sind wir ja alle verbunden. Ja, sind wir. Alle aus dem großen Mischmasch aus der Ursuppe des Universums entstanden, oder aus dem Urknall, könnte man sagen, oder woher auch immer. Wir hängen alle auf dieser Ebene miteinander zusammen. Ja, aber dennoch, wir sind jetzt quasi beim Schlusswort, und das ist natürlich ein Ansatz, der absolut vielversprechend ist, der jetzt aber nicht unbedingt nur auf Exopolitik, das ist einfach spirituelles Wachstum, wir müssen spirituell uns weiterentwickeln, ja. Aber ich bin ein furchtbar ungeduldiger Mensch eigentlich, und das UFO-Phänomen spannt meine Geduld unglaublich, also ich lerne da unglaublichste Lektionen in Geduld üben. Daher jetzt zum Ende vielleicht auch noch die Frage, was glaubst du, Disclosure 2009, Michael Glickman hat das 2004 gesagt, innerhalb der nächsten 5 Jahre glaubt er. Ja. Ist das realistisch in irgendeiner Weise und bringt uns das weiter? Stephen Bassett nimmt das auch an, und die geheime UFO-Debatte bei der UNO haben wir nicht abgeschrieben. Wir äußern uns im Moment nicht weiter dazu, aber es laufen da Bemühungen, um an weitere Infos zu kommen. Ja, das Kontaktszenario steht bevor von Außerirdischen, denen es egal ist, ob wir das wollen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall mit einem großen soziokulturellen Wandel verbunden, ein riesengroßer Wandel für die Menschheit, und wir wollen einfach, dass das so friedlich und vernünftig wie möglich abläuft, und wir wollen vor allem uns ein bisschen auf die Zeit vorbereiten, die danach kommt. Ich möchte nochmal aufrufen, alle, denen das ebenso wichtig erscheint wie uns, sich bitte bei uns zu melden. Wir werden demnächst ein erstes Exopolitik-Treffen veranstalten. Wir werden unsere Bemühungen hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, potenzieren. Im Moment haben wir die internationalen Kontakte vor allem ausgebaut, und wir werden hier in nächster Zeit noch so einiges steigen lassen. Das heißt, das nächste Jahr wird auf jeden Fall spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Aber das wird ja jedes. Ob sie landen nächstes Jahr. Ich glaube auch nicht an Kontaktszenarien wie, dass die Untertasse vor dem Weißen Haus landet oder so, weil ein Ameisenforscher würde jetzt auch nicht unbedingt diplomatische Beziehungen mit der Königin des Stammes aufnehmen. Ja, ich glaube auch, dass so ein Szenario, wo also so eine, wo das quasi gewaltsam in unser Bewusstsein gepresst wird, überhaupt nicht gut wäre und sehr dramatisch. Das halte ich nicht. Also sowas, keine Ahnung, ob es passieren kann überhaupt, aber wenn das passiert, halte ich das nicht für gut. Das heißt, wir werden uns einfach weiter gedulden müssen. Und ja, es wird einen Systemwechsel geben, den wir uns im Moment noch nicht vorstellen können. Und ich glaube, in dem Moment muss sich jeder entscheiden, ob er an dem Alten festhalten will oder ob er was Neues machen will, was ihm seine innere Stimme sagt, was richtig ist. Ja, wir sind natürlich für das, was dann kommt. Wir sind für das, was kommt. Da fällt ja. Jetzt das letzte Wort. Genau, wir sind für das, was kommt. Wir sind also, okay, das gut vorzubereiten und wir machen das. Okay. Danke, Robert. Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Es war wie immer sehr spannend. Dankeschön. Ich habe alles untergebracht. Oh ja, wir haben einiges, natürlich nicht alles, und ich denke mal, die nächste Sendung, die wir machen, sollte man wirklich Open End machen, weil mir geht es schon langsam auf die Nerven, dass wir da immer eigentlich, wenn es spannend wird, aufhören müssen. Okay. Robert, danke fürs Dasein und bis bald.